Fanboys. Heute mit dem Marcel. Bonantagon und mit dem Martin. Bonantagon. Wir machen jetzt so die Sendung mit der Maus. Ja, genau. Das war Esperanto. Das war Esperanto. Guten Tag. Ja. Großer Esperanto-Fan bist du ja? Ja, so ein bisschen. Hat mich sehr fasziniert, so eine Sprache zu machen, die komplett regelmäßig ist und trotzdem Ausdruckskraft hat, war aber natürlich eher so ein Hobby am Rande. Hm. Denn wird zwar von vielen Menschen weltweit gesprochen, aber die sind sehr weit verteilt. Tja, also man kann sich nicht wirklich unterhalten, das ist doch das Hauptproblem. Ja, doch. Also schon? Martin Hase ist ja Vorsitzender, so viel ich weiß, in der EUA, Esperanto Universala Asocio, keine Ahnung. Also es gibt schon ein paar. Es gibt ein paar. Na dann. Ja, und da sind wir jetzt eigentlich schon mal im Thema. Nämlich gar nicht. Errata, ja. Ich habe ja versucht, die Stelle nachzuhören, an der wir uns so stark verkalkuliert haben. Ich habe sie aber nicht gefunden. Nee, aber wir haben schon gesagt, dass diese 9% irgendwie schon eher, also zumindest, wenn wir es nicht im Podcast gesagt haben, haben wir es außerhalb des Podcasts gesagt. Nein, wir haben es offiziell dran gesagt. Ja, ja. 9% sind unrealistisch, 8,9% sind realistisch. Das haben wir nicht gesagt, aber das ist jetzt das Ergebnis, ja. Es ist bei mir immer noch nicht so wirklich angekommen. Ich weiß nicht, du meintest, bei dir kam es dann mit einem Tag Verzögerung an. Ich habe das immer noch nicht ganz verarbeitet. Das war sehr interessant. Also mal zum Zusammenhang, falls ihr den Podcast in 10 Jahren hört und der schon sehr alt ist. Und die Metadaten auch wechseln. Genau, und die Piratenpartei hat zum ersten Mal ein Landesparlament erobert, und zwar in Berlin mit 8,9% aus dem Stand. Bei mir kam dieses Ergebnis zu realisieren, kam erst einen Tag später, und zwar lustigerweise durch die Medienberichterstattung. Mhm. Das heißt, ich brauchte anscheinend sowas wie eine Filterebene, die dazwischen liegt, weil man das schon so gewöhnt ist. Also es wird erst real dadurch, dass... Es wird erst real, dass darüber berichtet wird. Okay. Also ganz absurd, aber... Wie war das bei dir? Ich weiß nicht, also so ganz richtig reingesickert ist das, also vor allem diese 8,9 ist das bei mir auch nicht so wirklich, weil dass die da jetzt drin sind und über die 5%, ja, aber so, das ist ja doch unglaublich viel auch. 8,9 ist sehr viel. Also wir hatten solche Ereignisse durchaus in der Vergangenheit schon mal, das ging dann aber hauptsächlich um rechtspopulistische Parteien. Die Schill-Partei hat, glaube ich, beim ersten Mal um die 20% gehabt in Hamburg. Solche Paukenschläge passieren, aber ich denke, wenn man sich das Ergebnis jetzt ansieht und auch ansieht, wie es entstanden ist, dann ist es vielleicht gar nicht so verwunderlich. Also in Berlin hatten wir 13% Sonstige bei der letzten Wahl. Okay. Und das war jetzt so eine Erfolgskurve, also Erfolg nähert Erfolg, das sind ja so triviale Weisheiten, aber sie stimmen eben auch. Wenn man die Umfragen ansieht von 3%, 4,5%, 5%, 6,5%, 9%. Ich glaube nicht, dass das noch weitergegangen wäre auf 12%, 15%, 21%. Ich denke eigentlich, dass die Piratenpartei da ganz genau die Kurve abgepasst hat. Also diese Erfolgskurve. Und das macht einen schon nachdenklich, wenn man sieht, wie Wahlkampf auch Timing ist. Ja. Also so eine Wahl ist ja immer eine Momentaufnahme. Und wenn 2 Monate früher gewählt wird, hast du ein ganz anderes Ergebnis und andere Mehrheitsverhältnisse als 2 Monate später. Ich denke, von der Dramaturgie, und da haben wir auch viel drüber geredet, dass die ganze Medienberichterstattung ja immer dramaturgischen Regeln folgt. Von der ganzen Dramaturgie ist es, glaube ich, optimal für die Piratenpartei gelaufen. Man will ja mal eine Geschichte erzählen, und irgendwann ist eine Geschichte auch auserzählt. Wir kennen alle diese Serien, die verlängert werden über ihre Qualität hinaus, und dann... Jumping the Shark ist ja da auch ein Stichwort, dann einfach bloß noch lächerlich werden, weil sie auserzählt sind. Und das war in diesem Fall eben nicht das Ding, sondern der Berliner Wahlkampf selber war auserzählt, weil er eben so langweilig geworden war. da steckt eine Story drin, Duell Kühnerst-Wowereit, das hätte spannend sein können. Das war von der Storyline ein bisschen problematisch, weil ja Kretschmann in Baden-Württemberg erster grüner Ministerpräsident geworden ist. Das heißt, für die Medien war das einfach nur nochmal eine Wiederholung von einer Geschichte, die sie schon erzählt haben und deswegen nicht mehr so interessant. Ja, also wenn Kühnerst, also das wäre auch gar nicht toll gewesen, wenn Kühnerst jetzt irgendwie da gewonnen hätte, weil, wie du richtig sagst, hatten wir ja im Prinzip schon. Ja, genau. Und A halt ist das Schlimmste, was einem passieren kann in der Medienlandschaft. Wobei die Geschichte mit der FDP, dass es der jetzt so schlecht geht, ist eigentlich auch schon sehr A halt. Das hatten wir schon mal in den 90er Jahren. Das ist aber schon wieder so weit weg, dass man es als neue Geschichte an dann man kann sich ja niemand mehr erinnern. Ja, stimmt. Da muss ich jetzt direkt an Hurra Deutschland denken. Da hatte der so eine winzige Puppe mit einem riesigen Kopf und ich glaube ohne Hals. Ich habe so das Gefühl, alle hatten die, aber. Ja, Möllermann sah besonders deformiert aus. Ja, aber an Hurra Deutschland kann sich, glaube ich, auch niemand mehr erinnern. Das ist wohl wahr. Ist auch nicht schlimm, war eigentlich immer ziemlich schlecht. Das war so eine, ich glaube, eine deutsche Adaption von Spitting Image. Genau. So Politikerpuppen, die dann irgendwas wahnsinnig Lustiges machen. Wobei Spitting Image ja irgendwie noch eine Daseinsberechtigung hat, weil in England darfst du ja, glaube ich, im Parlament überhaupt gar nicht filmen. Okay. Und deswegen spielen die halt mit Handpuppen so die Szenen nach. Das ist ja ganz interessant, wie sich sowas entwickelt und warum. In Deutschland ist da natürlich nicht mehr viel davon übrig geblieben. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe letzte Woche die Heute-Show gesehen, so richtig knackiger Humor war das jetzt auch nicht. Also das Witzigste bei der Heute-Show fand ich eigentlich den Original-Werbespot der SPD mit der Troika. Ja, ich weiß nicht, Heute-Show ist auch so ein Ding, das will irgendwie so, das will so viel und macht so wenig. Ja, also es ist irgendwie, also ich gucke viel über Daily Show. Es sind halt oft die offensichtlichsten Witze, die dir einfallen. Ja. Und das ist ein bisschen schade. Ja, könnte besser sein, glaube ich. Die haben ja auch auf der Wahlparty gedreht, wo wir auch waren, von den Piraten. Genau, die Heute-Show hat auch auf der Wahlparty geredet. Zuerst haben wir überlegt, wer ist denn der Typ kommt uns so bekannt vor. Ist es vielleicht ein Tatort-Kommissar? Nee, ist es nicht. Ah ja, nee, irgendein Comedian, was könnte das sein? Ja, Heute-Show. Ja. Genau. Ja, der hat irgendwie dann, also der hat recht lange gedreht, weil da muss ich natürlich Zeit nehmen, dann auf die lustigsten Stellen rausschneiden zu können. Und dementsprechend braucht er viel Material. Ja, genau. Das brauchen dann normale Berichterstatter nicht. Ja, das hast du dann auch gesehen. Also normale Interviews, die dauern halt irgendwie so ein paar, so 1,30 halt. Ja. Und die Heute-Show stand da, weiß nicht, 10 Minuten locker und hat irgendwie rumgedreht und 20 mehrere Leute auch dann vor der Kamera gehabt und hat gehofft, dass irgendwas Lustiges bei rauskommt. Wobei das natürlich gang und gäbe ist, auch immer zu viel zu drehen und dann eben das rauszusuchen, was dann die Aussage bestätigt, die natürlich man treffen möchte. Also diese ganze Filmwelt, das ist ja sozusagen Sinn schaffen in einer Welt, die keinen Sinn ergibt. Es ist natürlich problematisch, wenn man das dann auf die Nachrichten auch überträgt, weil du versuchst ja objektiv Bericht zu erstatten. Man muss sich da einfach klar werden, das geht gar nicht. Also du hast immer eine gewisse Sichtweise. Ja, ja. Vielleicht sollte man dann eben da ein bisschen die wissenschaftliche Methode anwenden und sich also sozusagen, wenn man schon mit einer Hypothese reingeht in so eine Berichterstattung, auch eben überraschen lassen, dass sie widerlegt wird, anstatt sie auf Teufel komm raus bestätigen zu wollen. Ganz interessant fand ich da können wir gleich überleiten, bei Anne Will. Also da war ja Christopher Lauer eingeladen und es ging über die Piraten. Da war ein Einspieler von einem Piratentreff. Und in dem Einspieler war tatsächlich die Hälfte der interviewten Leute waren Frauen. Und das war ganz interessant, weil das konnte nur dadurch passieren, dass der Artikel nicht darauf abgezielt hat, auf die Frauenproblematik bei der Piratenpartei. Richtig, ja. Also aus Versehen waren da plötzlich die Hälfte Frauen, weil eben nicht gerade gezeigt werden sollte, dass es bei den Frauen keine Piraten gibt. Ja, umgekehrt. Aber ja. Ja, also man hätte auch sagen können, okay, es waren nur junge Leute, da hätte man dann darüber einen Bericht machen können. Aber die Aussage war halt, irgendwie die Piraten sind die Kinder der Grünen quasi, also die Eltern haben alle irgendwie pädagogisch wertvolles Holzspielzeug und was nicht alles, ja. Und jetzt als Auflehnung gegen die grünen Eltern wird da irgendwie jetzt Piratenpolitik gemacht. Genau, also je nachdem, aus welcher Perspektive man an so einen Bericht rangeht, erfüllst du halt dann auch das Ding. Hm. Ja, also wenn wir jetzt schon bei der Anne Will Sendung sind gerade, die war ja irgendwie ziemlich lustig, fand ich. Also meistens ist Anne Will ja nicht so lustig und eher langweilig, finde ich. Aber das gestern, das war wirklich großes Kino. Ich fand es interessant, weil ich habe es mir angeguckt. Ich habe lange Anne Will nicht mehr gesehen. Ich habe früher immer wie hieß sie nochmal geguckt? Sabine Christiansen geguckt und dann am Anfangszeit Anne Will. Ich hatte früher unglaublichen Spaß an den Kloppereien zwischen den Parteien, bis mir dann irgendwann auch Regierungswechseln alles aufgegangen ist, dass das immer das Gleiche ist und sich immer wiederholt. Und ich war sehr interessiert daran, diesmal reinzugucken, weil ich sehen wollte, ist das immer noch so? Ist das bei so einem Thema noch so? Und vor allem ist diese Heuchelei noch da. Also dieses, was heißt Heuchelei, das ist jetzt übertrieben, sondern das Kasperltheater. Also das Politik darstellen, das auf so einer seltsamen Metaebene diskutieren, so wie gar nicht Politik ist, sondern so wie man denkt, dass Politik sein müsste, wenn man sie in den Talkshows so sieht. Ja, ja. Das hat ja dann zum Ende der Sendung auch ganz gut funktioniert und war ein ganz schöner Kontrast, wie sich dann die drei etablierten Politiker in die Haare gekriegt haben. Letztendlich, das sind ja auch gewohnt und die wissen ja auch, was sie machen müssen. Es ist aber halt eine Rolle spielen. Es ist eigentlich fast so wie ein Regelset. Also ich war eine Zeit lang im Debattierclub und da gibt es auch ganz starre Regeln, was du machen musst da. Also du wirst einfach eingeteilt, ob du für eine These bist oder gegen eine These, egal wie du wirklich drauf bist und hast dann da gewisse Zeiten, wie du dafür oder dagegen reden musst. So kam mir das vor. Also ein gewisses unausgesprochenes Regelset bei Anne Will, an das man sich einfach halten muss. Und das würde ich gerne aufbrechen. Ja, das wäre schön. Ich muss sagen, aber so, weil eben dieses Mal die Piraten als erstes zum ersten Mal mit dabei waren beim Diskutieren, war da auch viel Neues einfach, auch vielleicht auch innerhalb dieser Regeln. Aber es gab halt mal irgendwie also andere Kritikpunkte. Ich hab da mal so ein bisschen was, also meine Lieblingsstelle rausgesucht und spiel die mal schnell. Sind die Grünen möglicherweise viel zu ideologisch und die Piratenpartei im Vergleich angenehm unideologisch? Darum geht's. Ja, aber ich gucke jetzt mal Internet und ich verstehe, das ist das Problem. Sie gucken Internet, Sie benutzen es nicht. Das ist genau der Punkt. Ich benutze es schon. Entschuldigung. Frau Höhn, das ist noch länger, aber an der Stelle reicht's, glaube ich, auch schon. Ich fand ich einen guten also es ist natürlich großartig, dass sie sagt, ich guck mal Internet, ja, weil das halt wirklich genauso das Problem auch darstellt, ja. So halt, das Mitmachmedium, ja, so, und ich guck mal Internet. Na gut, also da muss ich mal auf Seiten Bärbel Höhn stehen. Ich schätze mal, das war einfach eine Einleitung zu einem Satz, so wie, betrachten wir doch mal die Küche. Das heißt ja nicht, dass ich mir die Kaffeemaschine in der Küche ansehe, sondern dass ich mir den Komplex ansehen möchte. Okay, vielleicht. Ich finde aber diesen Schnipsel, den du da gespielt hast, eigentlich eher eine Bestätigung, wie Anne Will immer ist. Nämlich, dass man einfach versucht, wo ist der an, also so wie Schlammcatchen oder Wrestling. Ja, klar, also die Muster sind die gleichen, klar, und ich glaube auch nicht, dass man die aufbrechen kann, ja, also dafür ist das Format auch einfach seit Christiansen auch schon so, wie es ist. Ja, also da hat sich nichts verändert. Ja, das Ding ist, dass alle halt mitspielen, das ist so diese der Kaiser ist nackt Sache. Ja, aber was wäre denn die Alternative dazu? Also ich fand den Auftritt von Herrn Lauer gestern da schon sehr, sehr okay eigentlich, ja. Auch wenn er natürlich da mitspielt bei diesem Zirkus. Ja. Mhm. Und ich fand vor allem ganz spannend, wie man gesehen hat, wie die Vertreter der etablierten Parteien in einem Dilemma waren. Denn auf der einen Seite mussten sie natürlich Anne Will spielen und auf der anderen Seite mussten sie durch den Transparenz- und den Ehrlichkeits- und den Authentizitätsanspruch der Piratenpartei das auch verkörpern gleichzeitig. Und dieses Spannungsfeld zu sehen, das fand ich unglaublich spannend. Man hat gesehen, wie Also ich glaube, in dieser Anne Will haben Politiker mehr tatsächliche Sachen gesagt, als in allen davor. Mhm. Also alleine, wie viel der FDP-Vertreter Martin Lindner eingestanden hat, dass es wehtut, jetzt in der FDP zu sein. Das waren so Punkte, die würden in einer normalen Diskussion nicht passieren, und sie sind deswegen passiert, meines Erachtens, gerade weil man wusste, wir haben jetzt ein Publikum vor uns, das jetzt auch Eingeständnisse von uns haben möchte. Und man hat gesehen, wie die Politiker da hin und her laviert haben. Vielleicht aber auch, weil man die Reflexe noch nicht richtig antrainiert hat. Ja, also man hat ja auch gesehen, so als dann die Sprache kam auf den fahrscheinlosen öffentlichen Nahverkehr, hat Bärbel Höhn dann plötzlich argumentiert, dass es ja ein Kernthema der Grünen wäre, dass jede Familie ein Auto braucht. Ja, das war sehr amüsant. Und die FDP hat gesagt, ja, wir müssen unbedingt mehr intransparent machen, weil der Wähler das sonst nicht haben möchte. Ja. Und es war schon sehr überraschend, was da für Thesen kamen. Und die CDU hat, glaube ich, das Internet erfunden, so ungefähr kam es auch. Also die CDU macht jetzt nicht mehr die gleichen Fehler wie früher und hat das Internet verstanden. Und die Frau Beer wurde dann auch gleich nochmal erwähnt als irgendwie großer Internet-Hoffnungsträger. Also Doro Beer, ja. Bei der man dazu sagen muss, die twittert tatsächlich und echt auch. Da haben wir dann nachher noch was. Ja, genau, da haben wir dann nachher noch was. Also ganz, ganz, ganz, ganz spannend und auch zu sehen, dass sie nicht rauskommen. Also sie haben nicht gewonnen dabei. Sie haben versucht, wie können wir uns der Piratenpartei nähern, sie sozusagen zu Tode umarmen. So war die Sendung aufgebaut, möchte ich mal sagen. Also zu Tode drücken. Natürlich wieder die Botschaft vermitteln. Wir haben das schon alles längst begriffen. Ja, wir haben mal Fehler gemacht, aber jetzt geht das hier rund und wir kriegen das auch alles hin. Also ja, es war schon so ein Eltern-Kind-Gespräch. Ja, das war überhaupt so. Das schwang öfter mal mit, so diese Generationenwechsel in dem Parteiensystem irgendwie so. Ja, also vor allem auch so ganz klar, dass die Grünen als die älter gewordene Partei mal dargestellt wird. Ja, das ist, glaube ich, auch was Neues. Ja, so, ja. Dass wirklich auch in Anne Will dann so plakativ gesagt werden, ja, die Grünen, die sind alt geworden, das sind jetzt Spießer. Ja, also da gab es ja auch diesen Einspieler, der dann irgendwie wirklich so diese These in den Raum stellte. Hier, die Grünen übrigens, die ihr noch so unter Rebellen abgespeichert habt, das sind jetzt die neuen Spießer. Ich glaube, das ist eine Sache, die viele schon länger gespürt haben. Aber es gab keinen Grund, es zu äußern, weil es gab ja keine Alternative, woran sich das hat festmachen können. Aber gerade auch so durch diese mehr mittigen Wahlkämpfe in der letzten Zeit, so ein seltsames Gefühl war da schon von diesem, was sind die Grünen eigentlich heutzutage noch? Was mich sehr erstaunt hat, war, dass die Piraten sozusagen in den Kreis aufgenommen wurden. Ja. Und zwar, ja, wir haben akzeptiert, ihr seid jetzt mit dabei und ihr seid eine Konkurrenz und wir müssen uns mit euch auseinandersetzen. Das finde ich deswegen erstaunlich, weil das sozusagen ein Zugeständnis ist, dass das Parteienspektrum sich erweitert hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen früh. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ja, also es wurde ja kurz so dann versucht zu argumentieren, die Piraten sind ein urbanes Phänomen, ja, was ja auch schon einen Schritt zurück ist von die Piraten sind ein Berliner Phänomen. Und selbst das hat dann nicht so wirklich gegriffen. Ja, also dazu muss ich jetzt mal harte Fakten bringen. Urbanes Phänomen, jein. Wenn man sich die wenn man sich aber die Zahlen ansieht, ist die Piratenpartei in dem niedrigen Bereich, den sie hatte, sehr, sehr ausgeglichen gewählt worden. Mhm. Sowohl West als auch Ost, als auch urban, als auch Land. Also die Werte bei der Bundestagswahl gingen, glaube ich, von so in den meisten Bereichen so zwischen 1 und 2%. Natürlich gab es die Ausreißer nach oben, also 2,5 oder Berlin 3,4. Aber sie war nirgends unter 1%. Das heißt, so einen gewissen Grundstock gibt es wohl überall. Natürlich ist es in einer Stadt wie Berlin einfacher. Und da hat Christopher Lauer auch gesagt, es lag an den Plakaten und da haben sie ihn alle ausgelacht dafür. Das ist aber tatsächlich richtig. Insofern, dass eben sich viele mit dieser Partei noch nicht auseinandergesetzt hatten. Ja, ja. Also das heißt, das Potenzial wird jetzt erst überhaupt messbar werden, was grundsätzlich da ist. Ja, also da fand ich auch schwierig, dass dann gleich gesagt wurde, so, sie wollen jetzt nicht argumentieren, hier je mehr Plakate man hängt, desto mehr wird man gewählt. Ja, aber für eine Partei, die halt noch nicht diese Aufmerksamkeit gerade eben vor diesem Erfolg hatte, die sie jetzt hat und die sie eigentlich halt auch noch haben muss, um gewählt zu werden von den Leuten, die sie potenziell wählen würden, ist es halt eben schon wichtig, dass da also die Plakate rumstehen. Ja, und man sieht es eigentlich auch darin, dass sich jetzt irgendwie alle schon mit den Piraten befasst haben wollen. Und da fand ich die Rolle von Roger Willemsen und Frau Höhler ganz spannend, die sozusagen als Versteher da saßen. Ich weiß nicht, also Roger saß halt als Roger da. Ja, gut, er saß als Roger da. Er hat auch versucht, differenziert zu sein und gegen die Piraten zu kloppen und für sie zu sprechen und je nachdem, was er gerade toll findet. Aber ich hatte da das Gefühl, dass da ein unglaubliches Bedürfnis, und dieses Bedürfnis hatte ich unterschätzt, da ist nach diesem Neuen, auf das man noch all seine Wünsche projizieren kann. So diese, es kommt wieder Bewegung in diesen Laden rein. Mhm. Und das eben bei dieser Generation, also der richtig erwachsenen Generation. Ich meine, wir sind jetzt auch Mitte 30, aber so richtig erwachsen fühlen wir uns nicht. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich meine die Leute, die letzten Leute, die noch erwachsen geworden sind in ihrem Leben. Und da ist, es ist ein bisschen Wehmut. Ach, wie war denn das damals in den 80ern irgendwie? Ja, da waren, also es wurde auch ganz lange geschrieben, dass die Generationen so uninteressiert sind und nur noch Spaß wollen und so weiter. Ich glaube, das ist irgendwie, da wird viel reinprojiziert. Ja, ja, also selbst der CDU-Mann packt ja dann irgendwie die Geschichte aus, wie wild irgendwie früher er Politik gemacht hat, ja, so. Auch mal unfrisiert und mit schiefer Krawatte ins oder was auch immer, ja, keine Ahnung. Fand ich irgendwie auch seltsam. Ja, ja, auch diese Bemerkung, wir haben ja auch unsere Jugendorganisation. Da nicht zu merken, dass das gerade das Problem ist. Das heißt, alle Innovationskraft wird in den Jugendorganisationen sozusagen verpulvert, ohne jemals ernst genommen zu werden. Also das abzuschieben, also die jungen Piraten sind wahrscheinlich die einzige Jugendorganisation, die halbwegs auf Parteilinie ist. Ja, guter Punkt. Also viele spannende Aspekte an dieser Anne-Will-Sendung. Ich fand es jetzt nicht, sie hat nicht das eingelöst, was sie eigentlich wollte, nämlich zu sagen, wer sind die Piraten. Ja. Aber dieser Subtext, der. Also ich denke halt gerade aus dem Gesichtspunkt, dass ich mittlerweile und auch schon aus Sabine Christiansen-Erfahrungen heraus diese Sendung nur noch für den Unterhaltungswert gucke und gar nicht so sehr für den politischen Wert, weil der ist sowieso, wie du richtig sagst, das ist das Kasperle-Theater im Prinzip. Dafür hatte es erstaunlich viel politischen Wert auch gestern. Mhm. Also das kann man sich in der Mediathek ja angucken und ansonsten ist es bestimmt auch schon 20 Mal auf YouTube hochgeladen, falls es nicht mehr in der Mediathek ist. Das ist sicher so, ja. Und also ist definitiv eine Empfehlung und da sind so einige Bonbons drin, unter anderem auch, dass es einem ja eigentlich egal sein kann, ob die FDP lebt oder stirbt. Das fand ich einen sehr schönen Schlusssatz von Roger Willemsen. Das ist recht, das war lustig. Ja, aber ansonsten die Piratenpräsenz in den Medien, die nimmt ja keinen Abriss. Ja, im Presseclub am Sonntag soll jetzt auch nochmal über die Piraten gesprochen werden. Wird auch insofern sehenswert sein, weil da wird ja normalerweise über Euro-Krise und sowas geredet. Und halt auch von Journalisten. Ja, von Journalisten. Und diese Sicht, das ist, da freue ich mich schon drauf. Die ist wahrscheinlich, also der Presseclub wirkt schon manchmal ein bisschen behäbig und ein bisschen abgeklärt und Ja, ich bin gespannt, welche Lager sich da finden in dem Presseclub. So. Es ist ja auch immer sehr eine Veranstaltung von irgendwie der Mann von der Welt ist irgendwie traditionell dafür und irgendwie eine andere Zeitung ist traditionell dagegen und so. Also wenn man sich jetzt die Lager momentan ansieht in der Presse, ist es also jetzt nicht bei den Piraten, aber es gibt halt klare Lagerbildung. Momentan die Lager bei den Piraten in der Presse ist das sehr, sehr durchwachsen. Hm. Also da kann man noch nicht so klar sagen, wer für den Euro ist, ist auch für die Piraten oder wer gegen den Euro ist, ist für die Piraten. Also da ist noch einiges im Fluss. Ich denke, viele Journalisten wittern auch die langfristige Erzählung, die langfristige Story, so wie wir das bei der Linkspartei wie ASG hatten. Das war ja für, glaube ich, ein oder zwei Jahre konnte man da Schlagzeilen draus machen. Mhm. Wie entwickelt sich das? Schaffen die jetzt den Einzug im Landtag? Wird da jetzt, kann sich die Linke nach Westen ausdehnen? Lafontaine gegen die SPD und so weiter. Das hat viel Potenzial geboten. Und wenn man da jetzt eine neue Kraft im politischen Parteienspektrum hätte, dann wäre das Story für mehr als eine Landtagswahl. Das ist natürlich verlockend. Ja, ich glaube auch, also das ist momentan auch der größte Vorteil, den man als Piraten nutzen kann, ist, man hat einfach unglaublich viel Story noch abzugeben. Ja, wenn man es irgendwie sinnvoll anstellt, kann man der Presse viel zu schreiben geben und das ausnutzen. Mhm. Ja, mal sehen, wo es weitergeht. Also die Woche war ja bei Lanz dann auch irgendwie Wildeuterium vergessen, wie er richtig Faxe heißt. Oder Gerwald Brunner. Genau. Klaus Gerwald Brunner, genau. Okay, ja, also Real Deuterium, sage ich immer. Egal, auf jeden Fall war zu Gast und das fand ich auch einen sehr guten Auftritt. Und der war halt ganz anders als der von Lauer bei Will, aber irgendwie auch halt authentisch und piratengerecht, glaube ich. Gerade diese Bandbreite gefällt mir sehr. Ja. Diese Bandbreite, und das hat auch die Frau Höhler bei Anne Will gesagt, ihr könnt eben mit dem Kopftuch kommen oder mit dem Anzug. Hm. Mit dem Kopftuch, lustigerweise, ist ja jetzt... hat sie, glaube ich, gar nicht so gemeint, wie sie es gesagt hat an der Stelle. Kein muslimisches Kopftuch gemeint, sondern ja, sei dazu gesagt, vielleicht kannst du da auch einen kleinen Fotoschnipsel einbauen. Hm. Klaus Gerwald Brunner läuft halt mit Kopftuch und blauer Latzhose rum, ja, so wie bei der Arbeit. Und sieht die auch nicht aus. Und da war eben dieser schöne Kontrast bei Lanz, diese Erscheinung, wo man sofort im Kopf was klackt, wie könnte dieser Mensch sein? Und der große Unterschied dazu, wie er dann geredet hat und was er gesagt hat. Ja, und vor allem hat er sich halt auch nicht von Lanz da irgendwie in diese Schiene reindrücken lassen, weil der hat das natürlich ständig versucht, weil das hätte halt gut gepasst und wäre amüsant gewesen für seine Sendung, denke ich. Sondern er hat halt wirklich da gesagt, so hier, es kommt jetzt nicht auf die Latzhose an, es kommt drauf an, was ich dir jetzt gerade erzähle, weil seriöse Politik kommt von seriösen Politikern und nicht von Politikern, die seriös gekleidet sind. Das fand ich halt ein super Zitat an der Stelle, weil da hatte er das Publikum gleich auf seiner Seite an der Stelle. Ja, aber so insgesamt, diese ganze Medienberichterstattung bleibt spannend, ist spannend, finde ich cool. Jetzt hatten wir noch gar nicht über die Wahlparty selber gesprochen, richtig, vielleicht richtig. So ein, zwei Wörter. Wir hatten uns günstigerweise direkt neben der Wahlparty ins Hotel einquartiert. Genau. Es war nämlich so, dass so gegen 18 Uhr dann auch einige Leute draußen stehen mussten, weil die Bude voll war. Mhm. Da musste man dann schon rechtzeitig kommen. Der große Jubel, also man kann sich ja auch solche Videos jetzt im Internet ansehen. Also ja, ich glaube, jeder hat eins. Genau, gemacht. Ich habe schon gesagt, man kann da wahrscheinlich ein 3D-Modell von dem Wahlpartyabend machen, weil so viele Videos aus verschiedenen Perspektiven gezeigt wurden. Der große Jubel brach los, als der Balken der FDP gezeigt wurde. Mhm. Und verstärkt vom Balken will man ja eigentlich gar nicht mehr reden an der Stelle. Der und verstärkte sich natürlich danach nochmal. Es waren viele da, nicht bloß Piraten, auch Leute, die sich das mal ansehen wollten. Sascha Lobo hatte einen kurzen Gastauftritt. Ja, klar. Der hat ja auch seine Kolumne diese Woche darüber geschrieben. Naja, ich meine, wenn die Aasgeier aus München kommen, ja, dann kommt natürlich auch, wenn man in Berlin ist, kommt man auch vorbei. Ja. Genau, also war eine ganz schöne Party. Es wurden auch Schnittchen geschmiert, was ich sehr nett fand. Mhm. Also man kann es auch meistens günstig machen, ohne großen Aufwand und die Leute sind. Das war ja lustigerweise so der einzige negative Punkt, den ich den ganzen Abend über gehört habe, ist, die Mate ist zu teuer. Ja, also die Preise waren schon nah an München dran, allerdings lag das, glaube ich, am Pfand, oder? Kann sein, keine Ahnung. Ich habe mich damit nicht so beschäftigt. Ich fand es nur lustig, dass ansonsten halt irgendwie alle so high waren von diesem Ergebnis, dass halt irgendwie nur die teure Mate so dann noch am Rand irgendwie ein Thema war, negativerweise. Ja, und die Kandidaten kamen und gingen, die mussten ja auch Fernsehauftritte machen, aber man hatte schon auch Gelegenheit, mal mit ihnen live zu sprechen und die waren schon alle sehr überwältigt. Ja, definitiv. Also die waren irgendwie alle durch den Wind. Und ich fand es aber an der Stelle auch interessant, mal so diese Medienmaschinerie zu sehen. Also wie die live arbeitet. Wie unspektakulär einerseits so dieses Setup ist, das da gemacht wird. Und wie wenig, also man stellt sich das irgendwie professioneller vor, also gar nicht so sehr im Sinne von technisch professioneller, sondern halt einfach so pompöser. Ja. Ja, und das ist es halt definitiv nicht, sondern da ist halt so ein Typ mit einer Kamera und ganz viel Kabel und irgendwie eine Moderatorin, die dann im Scheinwerferkegel steht und links davon ist dann auch schon wieder alles schmutzig und nicht aufgeräumt und so. Und es gibt halt so diesen Wirklichkeitswahrnehmungskegel, der dann im Fernsehen kommt. Das fand ich interessant, irgendwie so zu sehen und dann irgendwie auch Radiojournalisten und irgendwie die Presse, die dann irgendwie auch mit ganz traditionell mit Notizblock und Stift rumläuft und aufschreibt und dann irgendwie nicht versteht, was gerade auf der Bühne gesagt wurde und dann das Piratenmitglied rechts neben gefragt, wer hat da gerade gesprochen, wer war das? Und dann ist man sich nicht einig, ob das jetzt irgendwie der Bundesgeschäftsführer oder der Landes whatever und so war und du siehst den Journalisten zu verzweifeln, weil er kann das Zitat nicht mehr zuordnen und also es wird mit Wasser gekocht und das fand ich lustig an der Stelle, das mal so direkt zu sehen. Ja, das hat man immer nicht den Eindruck, wenn man sowas ansieht. Man hat, also es war wieder diese typische Situation, wenn man dann live so ein Event besucht, ist man fast abgeschnitten von der Welt, also Infrastruktur. Ich hatte selbst gar kein Netz im Gebäude. Ja, das kam und ging, das Netz. Ja. Auch so die Fernsehberichterstattung, es lief die ganze Zeit ARD, war aber kaum zu verstehen, weil die Lautstärke einfach so groß war. Ja. Also ich bin ja auch hingefahren, weil ich bei diesem Moment dabei sein wollte, weil ich glaube, dass es ein definierender Moment in der deutschen politischen Geschichte ist. Aber es fühlt sich dann nicht so an, wenn man dann dabei ist. Also es fühlt sich anders an, als man denkt. Dadurch, dass du dabei bist, ist irgendwie alles so wahnsinnig normal. Du bist abgeschnitten von diesem normalen Erleben von großen Ereignissen, nämlich über Newskanäle, über Internet und so weiter. Es ist irgendwie anders. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich würde jetzt nicht beipflichten, dass es sich normal anfühlt. Und also ich fand schon, dass es sich so angefühlt hat, wie ich erwartet habe, dass es sich anfühlt. Okay. Ja. Und viel davon ist vermutlich auch die Komponente, dass ich sowieso mir klar war, dass wenn das passiert und wenn das in diesem Maße passiert, dass es dann nicht verarbeitbar ist. Okay. Ja, also zu dem Punkt, also ganz abstrakt. Aber was ich schon auch nachvollziehen kann, ist so, dass man diese Bedeutung des Moments und ich will jetzt nicht sagen Größe, weil das hört sich jetzt irgendwie so übertrieben an, aber so die Einordnung nicht wahrnimmt, weil man da steht und nicht das Kamerabild von den jubelnden Menschen sieht, also die totale, sondern weil man da drin steht. Ja, und das fühlt sich halt an wie Party, ja, und nicht wie historische Aufzeichnungen irgendwie, ja, du weißt, was ich meine. Also ich verstehe dich, glaube ich. Umgekehrt ging es mir aber nicht so. Okay. Ja? Also ich habe nicht erwartet, dass ich den Moment in seiner Historizität irgendwie so partizipiere, wie wenn ich ihn wahrnehmen würde, wenn ich jetzt von außen drauf gucke. Aha. Ja, also für mich war das tatsächlich eine absurde Erfahrung, dass von außen drauf gucken, es irgendwie erhabener machen kann, als wenn man dabei ist. Ja. Obwohl, ich habe auch Konzerte erlebt, da ist es andersrum. Bei Konzerten ist es sowieso tendenziell eher andersrum. Da ist es dann toller, dabei zu sein, als abgefilmt zu sehen. Ja, aber ich glaube, also die Komponente gibt es da schon auch. Ja? Also so als, wenn du das jetzt als Konzert betrachtest, dann war es besser, dabei gewesen zu sein, als es aus dem Fernsehen zu sehen. Mhm. Aber wenn du halt das halt jetzt als historisches Ereignis siehst, ja, dann bist du halt auch gar nicht gewohnt, irgendwie an einem historischen Ereignis teilzunehmen. Ja. Und deswegen fühlt es sich nicht so an, weil historische Ereignisse passieren im Fernsehen oder in Geschichtsbüchern und nicht so vor deiner Nase. Also ich habe ja auch spekuliert, dass man vielleicht, wenn man in 2 Jahren drauf zurückblickt, dann auch andere Emotionen und stärkere Emotionen hat, was das angeht. Wahrscheinlich. Vor allem, weil halt dann auch die Bilder von YouTube und aus dem Fernsehen da eingeflossen sind. Da mit drin sind. Mhm. Ja, und du sagen kannst, da war ich dabei. Ja, so, und aber das Bild siehst. Ja, und nicht so die Innensicht. Ja, war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Ja, und ich glaube auch wenn das jetzt so ein bisschen, wenn wir hier über historische Momente reden, das klingt so ein bisschen abgehoben, aber es ist glaube ich schon auch so ein bisschen, es ist Geschichte in einem gewissen Maße. Ja, doch, da bin ich schon der festen Überzeugung. Weil es, glaube ich, auch eine Generation repräsentiert. Das ist jetzt nicht so singulär zu sehen, wie zum Beispiel, als die Schill-Partei gewonnen hat. Das war ein allgemeiner Protest. Ich glaube, das war den Leuten auch dann mehr oder weniger wurscht, ob das der Schill ist, der da mit rechtspopulistischen Thesen kommt. Sondern es hat auch irgendwie was mit, wir werden als Generation wahrgenommen. Ja, stimmt. Das ist so ein Gefühl, das da mitspringt. Ja. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es dann zumindest für die persönliche Biografie eine historische Dimension bekommt. Weil da was passiert ist, was Auswirkungen haben wird auf die Zukunft. Die können auch sein, dass die Piraten nie wieder in ein Parlament kommen. Aber was da getan wurde, ist getan worden und es wird nicht mehr rückgängig machbar sein. Und das Internet ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr rückgängig machbar in der Politik. Na ja, gut, also das stand vorher, glaube ich, auch schon außer Frage, dass das Internet nicht mehr rückführbar ist. Ja, die Frage ist, wann sickert das ein? Ja, aber die Frage ist eben auch, wann sickert ein, dass es nicht darum geht, Netzpolitik zu machen im Sinne von, wir machen Politik, die das Netz betrifft, sondern wir machen Politik, die mit Mitteln gemacht wird, die aus dem Netz kommen. Ja, also da hat ja MS Pro auch drüber geblockt diese Woche. Ich hätte ihn schlagen können, weil darüber wollte ich eigentlich bloggen. Blöde Ideen haben mehrere meistens. Das ist genau der Punkt, das hat mir auch ein bisschen bei Anne Will gefehlt. Ich glaube, Frau Höhler hat das sogar angesprochen, so nebenbei. Ach, die hat viel gesagt, ich weiß gar nicht. Ja. Genau das Ding. Also wir machen nicht Politik fürs Netz. Das Netz ist eigentlich wurscht. Das hat uns bloß gezeigt, was alles möglich ist an Sachen, die, wo man früher gesagt hat, das geht halt nicht. Diese Art von Partizipation ist einfach technisch nicht möglich. Ja. Jetzt müssen wir eben aufs Internet zurückgucken und da sehen, was haben wir an Freiheiten gewonnen, die früher undenkbar waren, weil es einfach nicht ging, und wie kann man die eben umsetzen in der realen Welt? Und wie kann man da sozusagen auch aus den Experimenten, die im Internet gemacht wurden, den sozialen Experimenten, den systemischen Experimenten, den Experimenten in Richtung Kooperationen, kooperative Modelle, was kann man da für Rückschlüsse rausziehen und die eben benutzen? Ja, wir wollen einfach unsere Erfahrungen jetzt benutzen. Ja, und was kann man auch ganz abstrakt eben gar nicht so sehr, was... Das natürlich auch, was die Handlungsweisen und Kooperationsmechanismen angeht, sondern was kann man auch noch, wie kann man Dinge, die man im Internet gelernt hat, auch noch so hochtragen auf andere Themen und die dann eben auch damit mit reinpassen, dass das irgendwie dann ein Gedankenkonstrukt werden kann. Also ich glaube, dass die Piratenpartei an der Stelle eben so dass die Möglichkeit hat, so eine Ideologie von unten zu bauen. Ja, also jetzt nicht zu sagen, unsere Ideologie ist so und so und deswegen machen wir jetzt alles so, sondern umgekehrt zu gucken, wie können wir jetzt beispielsweise den Arbeitsmarkt irgendwie so verändern mit Dingen, die wir im Internet gelernt haben und daraus halt was wachsen haben, was dann die eigene Ideologie widerspiegelt. Ja, das klingt jetzt irgendwie verschwurbelt, glaube ich. Aber ich glaube, da ist das irgendwie Potenzial da, die Dinge aus dem Internet in die Realität hochzutragen. Mhm. Es gibt da einen Aspekt, der, glaube ich, sehr wichtig ist und da müssen wir sehr aufpassen. Und das ist, dass das Soziale, die Art und Weise, wie man sozial miteinander umgeht, also die Peer Group, das, was früher in der Dorfgemeinschaft war, unglaublich wichtig geworden ist. Ich glaube, es gab so eine Zwischenzeit, vielleicht im letzten Jahrhundert, wo es ein bisschen anders war, wo die Autoritäten gesagt haben, wie du dich zu verhalten hast. Ja. Das hat sich ja mehr oder weniger zerschlagen. Wir verhalten uns so, wie sich unsere Freunde verhalten, mehr oder weniger. Lassen uns davon sehr beeindrucken. Jetzt muss man prägen, aber auch. Prägen, genau. Ja. Jetzt muss man aber auch sagen, das sind jetzt nicht die 30, 40, 50 Freunde, die man um sich hat im echten Leben, sondern zu denen zählen eben auch meine sozialen Kontakte im Internet dazu. Ja. Und diesen Aspekt zu sehen, dass ganz, ganz viele Menschen mittlerweile Einfluss auf mich haben und wie ich reagiere und wie ich mich verhalte, das muss man sich zunutze machen. Und deswegen ist auch das Internet da ein wichtiger Punkt, auch da anzusetzen. Wie geht man miteinander um? Also wenn mein Freundeskreis im Internet Shitstorm veranlagt ist, dann legitimiert sich das auch mit der Zeit immer weiter. Ja. Da anzusetzen, da kann man eben nicht bloß sagen, ja, es zählt bloß das Real Life. Was im Internet gemacht wird, ist eine ganz andere Sache, sondern das muss man mit einbeziehen, um Werte zu vermitteln. Ja, also ich glaube eben auch, man kann nicht nur Positives aus dem Internet lernen, sondern eben auch Negatives. Ja, und wenn du sagst, so man der Shitstorm veranlagte Freundeskreis, der sich dann irgendwie so reinsteigert, ja, und gegenseitig aufschaukelt, das ist was, da kann man auch lernen, gegenzusteuern, glaube ich. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, auch eine der Mechanismen, die momentan dazu führen, dass die Diskussion um die Frauenquote oder überhaupt Frauen in der Piratenpartei momentan so aus dem Ruder läuft oder vielleicht nicht aus dem Ruder läuft, aber so sich gegenseitig aufschaukelt und dann auch komplett überspitzt diskutiert wird mit halt Wortmeldungen, die dann die es wirklich nicht braucht. Ja. Und an der Stelle muss man eben auch mal gucken, dass man auch als Piratenpartei so diesen Mechanismus begreift, wie du sagst, dass meine Freunde und meine Kommunikation mit meinen Freunden und Freunde jetzt im Sinne von Twitter und Facebook an der Stelle, dass die mich informiert und vielleicht auch auf einer persönlichen Ebene mich weiterentwickeln lässt und dass ich mich deswegen vielleicht auch Freundeskreisen öffnen muss, die ich jetzt erstmal gar nicht so für meine Freunde halte, so, sondern die halt einfach interessante Sachen sagen und halt auch Sachen, die ganz anders sind als die ich sage. Ja, und da muss man, glaube ich, die Regel beachten, was im Internet ist, wird nicht im Internet bleiben. Ja. Wir müssen ganz klar darauf achten, wie wir mit dieser sozialen Inkompetenz, die wir uns da angeschafft haben und die durchaus, das sind ja eigentlich die Netiquette, hau drauf, wenn du magst, im Internet, die sind ein reales Phänomen. Und mit denen muss man sich beschäftigen. Und da ist halt die Frage, wollen wir in so einer Welt leben? Und damit meine ich auch das Real Life mit. Es gibt ja auch andere Ansätze. Es gibt ja die wunderbarsten Kooperationen im Internet genauso. Ja. Das heißt, wir haben die Möglichkeiten, das anders zu machen. Wir müssen es bloß tun und wir müssen den anderen, die also unserer Peer Group eben auch vermitteln, dass es sich lohnt, sachlicher zu diskutieren, die Leute nicht persönlich anzugreifen, sondern in der Sache eben. Ich meine, das sind solche Allgemeinplätze, klar. Ja, aber wir müssen es halt tun. Das sind aber auch wesentliche Punkte, weil also ich kenne schon auch Menschen, die sagen, es gefällt ihnen jetzt zum Beispiel in Imageboards unglaublich gut, weil da der Ton eben so krass ist, ja, und weil sie das für ehrlich halten. Ja. finde ich jetzt gar nicht, kann ich mich nicht reinfühlen. Ich glaube aber schon, dass in diesen Imageboards halt dieser Ton so funktioniert, wie er funktioniert, weil es da keine Identität gibt. Ja. Also da kannst du halt gar nicht persönlich werden, weil du hast sowieso keine Chance zu wissen, ist das überhaupt noch der gleiche, mit dem ich vorher diskutiert habe? Und schon gar nicht, wer ist das überhaupt? Mhm. Und deswegen ist dieser Ton an der Stelle auch nebensächlich und vielleicht auch managebar. Ja. Und aber da muss man halt dann auch so die Verbindung sehen, sowas funktioniert ohne Identität, aber sobald du halt eine Identität in irgendeiner Art und Weise und sei es nur Pseudonym hast, ist deine Persönlichkeit im Spiel und die ist schnell verletzt und dann eskalieren Diskussionen und sind halt nicht mehr sachlich. Ja. Genau. Ich höre ja auch hin und wieder den Spruch, ja, das gehört halt dazu, so ein bisschen Rambazamba und dem anderen auf die Füße zu treten. Ich bin ja dann auch wieder lieb. Aber man muss halt auch immer gucken, wen hat man da als Gegenüber und wie verletzt er sich fühlt, das kriegt man im Internet noch viel weniger mit. Ja. Manchmal. Das ist natürlich jetzt auch kein piratenspezifisches Problem an der Stelle. Also ich kenne auch Peergroups, die ganz anders drauf sind, die trotzdem dieses Problem haben, dass sie sagen, da muss man mal halt hier reinhauen und nachher bin ich wieder nett und das ist hier halt so. Ja? Und das sind halt aber Mechanismen, wo man vielleicht auch mal fragen muss, so ist das überhaupt zielführend, was wir da machen? Ja? Geht das nicht auch anders? Können wir nicht alle lieb zueinander sein? Ja? Um es jetzt überspitzt zu formulieren. Ja, kann man nicht versuchen, nach besseren Lösungen zu finden. Kann man nicht versuchen, ein offenes Ohr zu haben, wenn der andere einem seinen Standpunkt vermitteln möchte. Also ich glaube, wenn die Bereitschaft da wäre, was natürlich anstrengend ist, dem anderen zuzuhören. Vor allem, weil man halt dem anderen auch Raum geben muss, die gleichen Fehler zu machen, die man vielleicht selbst machen würde. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil gerade durch das Internet haben wir so viel Wissen angehäuft, dass eigentlich, du machst dauernd Fehler, die andere schon gemacht haben. Ja. Das ist so dieses alt-Ding. Ja. Genau. Egal, was ich poste, deswegen poste ich übrigens fast immer nur Sachen, die ich selber gemacht habe, weil die können nicht alt sein. aber egal, was ich poste, natürlich kennt das schon jemand. Ja. Und dann eben zu sagen, okay, interessiert mich nicht, kenne ich schon, aber vielleicht interessiert es jemand anderen, wunderbar. Ist natürlich jetzt so ein ganz triviales Beispiel an der Stelle, so gar nicht in der Diskussion, sondern einfach nur so, was die Mechanismen angeht. So. Ja. Ja, aber so an sich, ich denke, es kann nicht schaden, sich Fremdperspektiven zu holen, auch als Piratenpartei an der Stelle. Mhm. Gerade eben, wenn man schon realisiert hat, dass man vielleicht so ein leichtes Übergewicht in spezifischen Bevölkerungsschichten hat, sollte man vielleicht auch gucken, dass man die Ohren weiter aufmacht und eben nicht la la la und wir haben hier kein Problem, sich in die Ecke setzt und halt auch mal so erstmal Schläge einsteckt und dann zuhört, weil man hat diese Schläge im Zweifel auch ausgeteilt an anderer Stelle und wenn man nicht mal so ein bisschen sich selber zurücknimmt, dann kommt da nichts Konstruktives bei raus. Und da komme ich vielleicht jetzt nochmal zum Debattierclub zurück. Das kann ich nur empfehlen, gerade wenn man da Defizite hat. Denn beim Debattierclub muss ich ja in der Hälfte der Zeit Positionen vertreten, die gar nicht meine sind. Ja. Und dadurch, dass es ein Spiel ist, mehr oder weniger, am Ende wird bewertet, wer hat gewonnen, welche Partei hat gewonnen, versuche ich es natürlich auch möglichst gut zu machen. Das heißt, ich suche auch ernsthafte Argumente während dieser Partie-Diskussion für meine Thesen, die eigentlich gar nicht meine Thesen sind. Und das ist ein wahnsinnig faszinierender Aspekt, dass man dann tatsächlich auch beginnt, über die Themen, über die da debattiert wird, aus sportlichem Geist heraus nochmal neu nachdenkt. Naja, du trainierst halt im Prinzip deinen Empathiemuskel so ein bisschen. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, was man festhalten kann. Das genau, wäre mal an der Zeit, das zu tun. Debattierclubs gibt's auch in jeder größeren Stadt. Schaut da durchaus mal vorbei. Informiert euch erstmal bei Wikipedia, was Debattieren so ist. Da gibt's ganz feste Regeln. Aber es ist spannend. Genau. Empfehlen wir als Hobby nicht nur Piraten, aber auch den. Ja, ich glaube, wir haben jetzt so gute 50 Minuten über die Piraten diskutiert. Dafür haben wir ja Kapitelmarken. Lass uns doch so noch ein paar andere Themen abhaken. Wir können ja ganz kurz die Neuigkeiten zum iPhone 5 vortragen. Es gibt keine. Es gibt Gerüchte halber ein Termin für eine eventuelle Präsentation, auf der eventuell das iPhone 5 angekündigt wird. Also so doppelte Interaktion wieder mal an der Stelle. Das wäre der 4. Oktober, soweit ich gerade informiert bin. Es wird dann schon auf dieser doppelten indirekten Unwahrscheinlichkeit extrapoliert anhand der Veröffentlichungszahlen früher Geräte, dass es dann wahrscheinlich wäre, dass bis zum 14. Oktober dann wirklich dieses iPhone 5 im Laden ist. Ja. Keine Ahnung, es wäre eine Zeit, dass Apple wird nur noch statistisch beschrieben, oder? Sozusagen, ja. Also es ist so ein Apple-Unwahrscheinlichkeitsfeld, wo alle hoffen, dass die Welle jetzt gleich kollabiert. Aber bisher lässt sich da noch nicht viel sagen. Es gibt weder Neuigkeiten zu Schrödingers Katze noch zu iPhone 5, außer dass Samsung es verbieten lassen will. Das fand ich großartig. Ein Gerät, was es noch nicht gibt, soll verboten werden. Ja, ja, ja. Ich finde das eine wunderbare Zuspitzung dieses Streits und der Absurditäten unseres Markengeschmacksmuster und Patentrechts. Ja, du hast ja so naiv formuliert, du würdest hoffen, dass wenn Apple jetzt dieses Problem hat, dass es irgendwie dann alles besser wird. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass es dann wirklich besser wird. Ich hatte nur die schöne, einfache Milchmädchenrechnung aufgemacht, dass Apple ja, wenn die ihr iPhone nicht mehr verkaufen können, ziemlich sauer wären. Aber jetzt zufällig so viel in der Portokasse haben, wie die Schulden in Amerika sind. Und dann die Gesetze so ändern, dass nur noch Apple elektronische Produkte vertreiben kann. Genau, Apple kauft Amerika und... Nee. Nein, aber ich verstehe eigentlich nicht, warum sie nicht mal sich mit ein paar Herstellern zusammentun und versuchen, da was zu ändern. Ich glaube nicht, dass es im Interesse von Apple ist, dass diese Rechte weiter so Bestand haben. Ich kann verstehen, dass sie die wahrnehmen, weil es sie gibt. Aber sehen wir mal. Also ich freue mich sehr auf das iPhone 5, weil ich immer noch mit dem Hessi-Phone, also dem 3GS, umhänge. Legendäre, mythische Hessi-Phone. Genau. Aber ich würde mich tierisch freuen, wenn Samsung das iPhone 5 verbieten kann. Also ich will noch eins kaufen und dann können sie es verbieten von mir aus. Ja, ja, du Opportunist. Ja, ja, natürlich. Ja, mein Homebutton ist ja auch schon fast kaputt. Ja, ja. Ja. Und dann gab es da noch irgendwie so kurz einen Treppenwitz, den ich schnell erzählen will, aber gar nicht so viel dazu eigentlich, nämlich Netflix. Netflix hat jetzt sich dafür entschieden, das DVD-Leihgeschäft in eine Tochterfirma abzuspalten, weil das ist irgendwie so oldschool und Pakete verschicken ist voll uncool. Man vergleiche Aussage von vor 2 Jahren, wo es hieß, dieses Internet, das wird nichts, wir müssen weiterhin Pakete verschicken. Egal, auf jeden Fall, jetzt haben sie die Schwesterfirma abgespalten, die DVDs verschickt. Die haben sie genannt Quickster. Und zwar Quickster. Okay. Und das Lustige daran ist, sie haben vorher nicht geguckt, ob der Twitter-Account frei ist. Und auf twitter.com/Quickster sitzt halt schon jemand und der hatte äußerst viel Spaß, erstens sehr, sehr viele neue Followers zu bekommen und zweitens diese dann zu unterhalten. Also da verlinken wir einen Artikel auch an der Stelle. Es ist echt ein Fest, weil der hat halt dann gleich so richtig sein neues Publikum auch bespielt, von wegen so, ich weiß auch nicht so, ob ich jetzt die DVDs verschicken muss und so. Sehr schön. Sehr, sehr nette Geschichte. Aber auf Twitter passiert ja momentan so einiges sehr Lustiges. Ja, unter anderem ist echt. Echt nicht auf Twitter, ja. Ja, Ilse Aigner ist echt, aber nicht auf Twitter. Ja, es ist irgendwie so ein Twitter-Account aufgetaucht, @IlseAigner. Den es wohl schon lange gibt. Ja. Und von dem es dann auch hieß, aus gut unterrichteten Kreisen, dass er echt wäre. Ja, also Doro Bär hat unter anderem wohl gesagt, sie hätte Informationen, dass das wirklich Ilse Aigner wäre. Und noch jemand, ich habe gar nicht so ganz vergessen, wer noch. Auf jeden Fall noch ein Twitter-Politiker. Wahrscheinlich hat sie eine Direct-Message von Angela Merkel bekommen. Oder so. Naja, auf jeden Fall wurde dann eben auch vermutet, er wäre echt. Und irgendwie ich weiß gar nicht mehr, welche Zeitung hat drüber geschrieben? Irgendeine Post, glaube ich. Vergessen. Morgenpost. ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir verlinken den Artikel auch, hat dann auch gleich geschrieben, Frau Aigner in Anführungszeichen, hat dann auch getwittert, so dass sie Twitter jetzt weniger bedenklich findet als Facebook, weil auf Twitter ja eher alles öffentlich ist und auf Twitter die privaten Informationen sind auf Facebook die privaten Informationen sind, auf Twitter die öffentlichen, und das ist ja dann irgendwie datenschutzrechtlich und verbraucherschutzrechtlich alles okay. Da hat man dann natürlich auch gleich einen Presseartikel zugeschrieben, dass jetzt die Verbraucherschutzministerin irgendwie im Vorfeld der Gespräche mit Facebook-Chef so und so jetzt einen Twitter-Account angelegt hat und irgendwie Twitter gut findet und lange Story. Und es stellt sich aber halt raus, ist sie gar nicht. Ich finde es erstaunlich, dass die Parteien noch nicht professionell genug sind, zumindest ihre Twitter-Accounts anzulegen, selbst wenn sie sie nicht nutzen wollen. Ja, also das schafft ja mittlerweile sogar Apple. Ja, also das macht man halt einfach. Ja. Und es kostet keine Arbeit. Gut, Ilse Aigner gab es jetzt wohl schon länger. Naja gut, aber selbst das müsste man soweit unter Kontrolle haben, dass es nicht 3 Tage dauert, bis dann klar wird, dass der Account nicht echt ist. Vor allem, was ich gelesen habe, ist das erst durch eine Journalistenanfrage rausgekommen. Ja, genau. Also nicht etwa durch die anderen zahlreichen twitternden CDU und CSU-Politiker? Nein, und auch nicht durch irgendwie parteiinterne Beobachtung von Online-Medien, ja. Wo man ja auch ganz schnell abklären hätte können, so, huch, hier wird berichtet, irgendwie die Frau Aigner hat einen Twitter-Account, stimmt das denn überhaupt? Ja. Aber also, so weit ist man wohl noch nicht. Nein, soweit ist man ist noch stolz, wenn man Preise für seine Online-Portale gewinnt. Ja, oder eine Schreibmaschine benutzt. Ja, ja. Und dann war da noch auf Twitter diese Geschichte von dem Grünen, der getwittert hat und deswegen jetzt nicht mehr grün sein darf oder so ähnlich. Ja, die Details. Bitte lest euch die Details selber nach. Ich erzähle jetzt mal grob, aber das ist ja auch journalistischer Professionalität, grob sich der Wahrheit nähern. Also genau. Ich nähere mich jetzt grob der Wahrheit. Daniel Mack ist sicherlich einigen bekannt auf Twitter. Ist im Mein Kinzig Preis. Ich kann es nicht aussprechen. Zweiter stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Ja, irgendwie so. Ja. Gut. Also lest euch selber nach, darum geht's auch gar nicht. Genau. Hat immer munter getwittert über alles Mögliche, aber eben auch aus der Fraktion. Mhm. Und das war jetzt nicht mehr erwünscht. Ja, also er hat da irgendwie so halt seine Meinung. Abweichend war von der Fraktionsmeinung. Genau, kundgetan. Und das war jetzt nicht mehr tragbar und deswegen wurde halt so zumindest die Darstellung, die ich in der Presse gelesen habe, vor die Alternative gestellt, dass er seine Tweets und seine Blogposts jetzt mal erstmal zur Genehmigung quasi einreichen soll, bevor er sie dann postet und publiziert. Und daraufhin hat er seinen Posten niedergelegt. Dieses Verhalten ergibt Sinn. Ja. Und zwar in der alten Welt. Mhm. Also die Politik war, weiß ich nicht, 60 Jahre lang so aufgebaut, dass man das so machen musste. Mhm. Und wir sehen gerade, wie jetzt die Kontinentalplatten da aneinander sich reiben und Verwerfungen bilden. Unsere Generation fordert genau das Gegenteil. Man muss aber natürlich jetzt sozusagen als Wähler oder als Bürger, der das kritisch beobachtet, muss man sich schon dann entscheiden, will ich die Transparenz haben oder und nehme dafür in Kauf, dass auch mal Unterschiede da sind in der Meinung und sage nicht, oh, ihr seid so zerstritten, ihr blödes Pack. Oder sage ich, okay, ich will alles, wie es früher war und dann Geschlossenheit nach außen. Ja. Momentan sehe ich leider die Tendenz, dass man will, dass alles transparent ist, aber sich die Leute trotzdem nicht streiten. Das geht nur mit Gedankenübertragung. Ja, ich weiß aber nicht, ob das die Leute wollen oder ob das die Medien wollen. Also die Medien sind da ganz, ganz stark drin, das zu verteidigen. Ja, ja. Spiegel zum Beispiel berichtet ja immer so. Also sobald... Also alleine, dass Nicht-Geschlossenheit oder Diskussion in einer Partei als Vorwurf formuliert wird, medial, finde ich einen großen Skandal. Und das war aber auch schon immer so. Das war übrigens auch eine Sache, die mich immer an Anne Will und Sabine Christiansen gestört hat. Das fand ich ja auch großartig, dass das war, glaube ich, im ZDF. Da haben sie einen neuen Abgeordneten der Piraten begleitet. So ein bisschen, der kommt jetzt hier ins Abgeordnetenhaus, Home Story in Anführungszeichen. Und dann kam halt so das Discordianer Nietzsche-Zitat, also muss ein bisschen Chaos in dir tragen, um einen tanzenden Stern zu gebären. Und das fand ich halt so richtig schön. Das ist halt, ja. Sie haben es dann sogar noch als Nietzsche-Zitat verortet. Das fand ich dann auch journalistisch ganz okay. Ja, aber ja. Also wer Daniel Matt gelesen hat, er ist nicht immer ganz einfach. Das kann auch durchaus ein willkommener Anlass gewesen sein. Ja. Schön sieht es natürlich nicht aus. Und auch diese Forderung, du musst alles zensieren lassen. Es wäre schön, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, in der das nicht mehr nötig ist. Ja. Dieses Twitter, da passiert viel, da kann man viel Spaß haben. Spaß? Nee, es ist nicht wirklich Spaß, was jetzt als nächstes kommt. Ist mir so traurig eigentlich. Die Koalition ist offensichtlich mittlerweile so zerstritten, dass jetzt schnell ein neues Wahlrecht her muss, so wie es aussieht. Ja, im Innenausschuss hat die Koalition jetzt beschlossen, ihren Wahlrechtsvorschlag, der ausführlich kritisiert wird, auch auf wahlrecht.de, alleine durchzupauken. Mhm. Nächste Woche soll das vom Bundestag verabschiedet werden, das wäre ein Novum. In der Geschwindigkeit oder daran, dass es nur die Koalition... Na gut, in der Geschwindigkeit brechen sie ja jeden Tag Rekorde, weil es jetzt so lange her ist, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil erlassen wurde. Aber dass ein Wahlrecht alleine von einer Koalition durchgesetzt wird. Ich meine, Adenauer hat damals versucht, das Mehrheitswahlrecht zu installieren. Die FDP war natürlich dann dagegen. Und das haben wir tatsächlich den Sozialdemokraten zu verdanken, dass wir nicht ein Mehrheitswahlrecht bekommen haben in den 60er Jahren. Und das muss man sich mal vorstellen. Wie hätte sich die deutsche Politik entwickelt, wenn wir ein Mehrheitswahlrecht bekommen hätten? Ich denke, da wäre das ganz anders gelaufen. Das ist ja schon fast ein gewisser Sonderweg mit diesen starken Grünen, die wir haben, dass die Linkspartei so spät gekommen ist, sich aber etabliert hat und so weiter. Also diese Besonderheiten, die es in Deutschland gibt, wären sicherlich nicht. Das ist ein guter Punkt. Ja. Also diese neue oder neu kann man an der Stelle jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber so das, was gerade durchgepaukt werden soll, ist jetzt im Zweifel auch nicht so das, was man haben will. Also das, was durchgepaukt wird, ich kann es mal ganz kurz beschreiben. Ihr werdet kein Wort verstehen. Es ist auch überhaupt schwer zu verstehen. Wir haben ja ein föderales System beim Wahlrecht. Das heißt, wir haben Landesverbände, die Landeslisten aufstellen. Jeder Landesverband stellt die Leute auf, die er im Abgeordnetenhaus haben will, im Bundestag haben will. Und zwar selbstständig. Nun wählen wir aber bundesweit. Momentan ist es so, dass dann am Ende das Ergebnis rauskommt und geschaut wird, okay, wie viel Prozent hat welche Partei bekommen und die kriegt dann so und so viele Mandate. Mhm. Und die werden dann aufgeteilt auf die Bundesländer. Okay. Gut, dadurch, dass wir eine Erst- und Zweitstimme haben, gibt es die Überhangmandate und negatives Stimmgewicht auch durch diese Mandate. Das heißt, es kann sein, dass ich einer Partei meine Zweitstimme gebe, dadurch verliert sie ein Überhangmandat, kriegt also weniger Sitze im Bundestag. Genau, und die CDU hat jetzt gesagt, das können wir alles lösen, wenn wir das einfach umdrehen und zuerst die Stimmen auf die Länder verteilen. Okay. Ja? Also Bayern kriegt 60 Mandate und Bremen kriegt 5 oder was weiß ich. Und dann auf die Parteien. Probleme sind nämlich außerdem immer Rundungsfehler und so weiter. Das funktioniert natürlich in dem Sinne nicht. Warum das nicht funktioniert, da muss man sich sehr einlesen in die ganze Sache. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt aber zum Beispiel einen Aspekt, den ich jetzt mal rausgreifen möchte. Die Koalition will also die Mandate, die ein Bundesland bekommt, nach der Anzahl der Wähler verteilen. Das heißt, stellen wir uns vor, in Berlin steigt die Wahlbeteiligung auf 80%. So, in Berlin hatten wir jetzt bei der vorletzten Wahl mittlerweile 13% sonstige. Die fliegen natürlich raus bei der Verteilung der Mandate. Mhm. Ja, weil die sind unter der 5%-Hürde gelandet. Ja. Berlin kriegt jetzt aber mehr Gewicht im Bundestag, mehr Stimmen im Bundestag, weil ja so viele Leute gewählt haben. Natürlich. Diese 13% der sonstigen, die unzufrieden sind mit CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken, sorgen also dafür, dass CDU, SPD, FDP, Grüne und Linke in Berlin mehr Stimmgewicht bekommen. Richtig. Hintergrund dieser ganzen Diskussion ist, die Koalition will unbedingt die Überhangmandate, die ja sozusagen das Stimmgewicht oder die, den Stimmerfolg jedes Einzelnen verzerren, also es kann eben sein, dass ich erfolgreicher mit meiner Stimme bin, die den Proporz der Zweitstimme im Bundestag verzerren, unbedingt behalten, weil sie der CDU unglaublich viel nützen. Natürlich. Je weniger Zweitstimmen die CDU bekommt, und sie bekommt ja jetzt nur noch 30-35%, umso mehr Überhangmandate bekommt sie. Mhm. Also diese Überhangmandate sind sozusagen eine Altersversorgung der CDU. Ja. Weil je schlechter sie abschneidet, umso mehr wird sie dadurch gepampert, dass sie eben Ausgleich dadurch kriegt, dass sie durch die Erststimmen, also die Direktmandate, eben zumindest einen Sockelbetrag an Stimmen kriegt. In Bayern ist es am extremsten. Ja. Wenn die CSU 5% der Zweitstimmen bekommen würde und trotzdem noch ihre Wahlkreise hält alle, dann kriegt sie genauso viele Mandate, wie sie jetzt hat. Ja. Und ich habe mir gerade noch mal so die Expertenanhörung angesehen. Es ist da auch relativ grauselig, wie die Experten je nachdem argumentieren, für welche Partei sie eingeladen wurden. Wie so üblich, ja. Es ist schwierig, es gibt nicht das perfekte Wahlsystem. Man muss entscheiden, ob einem der Regionalproporz wichtig ist oder nicht. Aber die Art und Weise, wie jetzt versucht wird, ein neues Wahlrecht durchzusetzen, ist eigentlich unerträglich. Und da müsste man fast auf die Straße gehen dafür oder dagegen. Ich glaube halt, also da ist halt auch so ein bisschen die Vermittelbarkeit oder die, wie es vermittelt wird, auf jeden Fall so das Problem. Weil, wie du sagst, es ist ein schwieriges Thema, sich einzuarbeiten überhaupt. Und das ist ein schwieriges Thema, es zu vermitteln. Und dementsprechend ist es halt also auch sehr wenig Mobilisierungspotenzial. Es ist kaum zu verstehen. Ich würde allerdings Folgendes machen. Kann ich nur mal die Programmierer bitten, aber die werden wahrscheinlich auch nicht durch den Gesetzestext sich durcharbeiten können. Am besten wäre einfach, die verschiedenen Wahlsysteme als Programm zu haben und dann einfach mal durchzurechnen, wie wäre das gelaufen, wie wäre die Bundestagswahl gelaufen, das visualisiert. Ich glaube, das also auch mit Varianten und ich glaube, diese Visualisierungsmethode wäre das Beste, um überhaupt zu begreifen, was passiert da. Ja. Denn ich bin der festen Meinung, dass nur die allerwenigsten im Ansatz begriffen haben, wie das Wahlsystem funktioniert. Mir ist es auch noch nicht gelungen in den Details. Ja. Das wäre in der Tat mal so eine nerd-kompatible Aufgabe, so mal die Datensätze visualisieren mit verschiedenen Wahlsystemen. Kann man so mal als Aufforderung im Raum, müsste mal jemand machen. Man müsste mal. Der Delegativ. Nun ja, aber dann, muss ich sagen, haben wir unsere Themenliste so ganz brav abgearbeitet für heute und haben jetzt nur noch ganz viel Hörerfeedback vor uns. Und da fangen wir uns einfach mal vorne an und hören hinten auf. Hallo Fanboys, hier ist der Kai und ich habe eine Frage zu iTunes. Die Frage stelle ich mir schon länger und vielleicht könnt ihr mir da helfen. Ich habe es bisher noch nicht hinbekommen. Auf der linken Seite, wenn man iTunes offen hat, hat man den Punkt Store. Und dort werden die gekauften Artikel angezeigt, die man mit dem jeweiligen Device oder mit dem Gerät halt getätigt hat. Wenn man sein iPhone bzw. iPad mal umbenannt hat und es nicht unbedingt aus dem Backup wiederhergestellt hat, taucht dann der jeweilige neue Name auf, wenn man Musik kauft. Und diese Listen lassen sich irgendwie nicht editieren, verschieben, löschen, zusammenführen. Und es nervt mich. Und ich wollte wissen, ob ihr mir da vielleicht helfen könnt, einen Tipp geben könnt, wie man es macht oder ob man damit klarkommen muss. Ja, vielen Dank erstmal und ihr macht einen super Podcast und seid gegrüßt und Piraten Ahoi, ja. Und schönen Grüße an den Marcel. Bis dann. Ciao. Ja, da passt ja dann gleich thematisch auch zur Sendung heute. Schönen Gruß zurück. Was iTunes angeht, ist, glaube ich, die Standardantwort sowieso immer, ja, ist scheiße, nein, man kann nichts machen. aber hier konkret kann man darauf hoffen, dass es vielleicht besser wird, dadurch, dass man in Zukunft ja seine gehoffte Musik oder es teilweise auch schon kann, aber es ist mit iOS 5 dann sowieso auch überall eingebaut wird, dass man seine gekaufte Musik beliebig oft nochmal runterladen kann. Und dann könnte man hoffen, dass man das Zeug irgendwie da rausgelöscht bekommt aus diesen extra Device-Listen oder halt irgendwie so seine iTunes-Library, whatever, editieren kann und die rauslöscht und dann die alle nochmal runterlädt von einem Gerät. Aber jenseits dessen fällt mir spontan jetzt da keine Möglichkeit ein, da wirklich sinnvoll was zu tun. Ja, mir leider auch nicht. Ja, ist scheiße. Hallo Martin, Dom und Marcel, hier ist der Lars aus Köln. Erstmal vielen Dank für euren Podcast und ich komme direkt zu meiner Frage. Kennt ihr eine Möglichkeit, meine iPhoto-Mediathek auf ein Konsistenzformat zu bringen, ohne die Metadaten zu verlieren? In meinem konkreten Fall geht es darum, dass ich mehr als 10.000 Fotos habe, welche unter anderem in wildesten Formaten, wie zum Beispiel 4 MB große Bitmap-Dateien aus Diascans meiner Eltern vorliegen. Nun möchte ich alle Fotos auf eine maximale Seitenlänge von 2048 Pixeln bringen, sowie als JPEG-Datei speichern. Ich habe schon die Möglichkeit der Exportfunktion entdeckt, allerdings gehen hier fast alle Tags verloren, die ich manuell in iPhoto vergeben habe. Wie zum Beispiel Gesichter, Albumnamen, Ereignisnamen und so weiter. Ich weiß, dass dies ein sehr spezielles Problem ist, aber vielleicht kann ja auch ein Hörer in den Sendungskommentaren einen Tipp geben. Ansonsten würde mich vielleicht noch interessieren, welches bevorzugte Dateiformat ihr für Privatfotos habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und macht weiter so. Tschüss. Sorry für das Metronom, aber ich komme mit GarageBand nicht klar. Ja, da wollte ich gerade ansetzen. Also Metronom ausschalten, das ist standardmäßig eingeschaltet, glaube ich. Ja. Geht einfach oben im Menü. Ich weiß jetzt den Menüpunkt nicht aus, wenn ich aber, Apple hat ja die tolle Menühilfe-Funktion, also in der Hilfe. Die Menüsuche quasi. Ja, genau, die Menüsuche. Im Hilfemenü kann man ja dann nach Metronom suchen, kann man einfach oben im Menü ausschalten. Ja, ist immer eine gute Idee, sonst TikToks. Bei mir klingt das auch noch ein bisschen nach gerade. Aber es ging um iPhoto und irgendwie zu versuchen, diese Bilder, die man in iPhoto hat, irgendwie alle auf den gleichen Nenner zu bringen, intern in iPhoto drin. Spontan fällt mir jetzt da nur ein, ob man vielleicht mit Automator was machen kann. Mhm. Ja. Habe ich jetzt allerdings auch nicht ausprobiert. Könnte aber sein, dass man, wenn man da irgendwie so sich das Richtige zusammenklickt, dass dann zumindest was passiert. Man möchte vorher ein Backup machen, definitiv, bevor man darum experimentiert. Das sei auch der Sicherheitshalber gesagt. Und ansonsten, falls jemand noch ein Programm weiß, mit dem sowas geht, ist er aufgerufen, uns das mitzuteilen, damit wir das weiterreichen können. Was so meine Privatfotos angeht, muss ich sagen, das liegt bei mir alles in Aperture. Aperture. Ja, weil ich fotografiere zum großen Teil, also die richtigen Fotos in Anführungszeichen fotografiere ich halt mit meiner Spiegelreflex und dann halt auch gleich in RAW und Gedöns, und weil muss ja sein. Und dann braucht man halt entweder Lightroom oder Aperture, und bin mit Aperture soweit ganz zufrieden. Verwaltet die halt da halt auch mein Zeug. Also meine liegen teilweise in iPhoto, leider. Habe ich iPhoto selten gesynkt mit meinem iPhone, weil es unglaublich lang gedauert hat. Ich hoffe, dass es durch jetzt die Cloud ein bisschen angenehmer wird, die ganze Sache. Ja, diese Fotostream-Geschichte. Mhm. Aber also dann muss man wenigstens bloß noch iPhoto aufmachen, die Fotos reinziehen, dass sie da bleiben. Und das war's dann. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten. Grüß euch, Fanboys, da ist der Schorsch aus Minger. Jetzt darf mich mal was interessieren. Und zwar höre ich immer wieder so in diversen Podcasts Hinweise, kleine Andeutungen, Gerüchte, dass manche Sachen darauf hinweisen, dass vielleicht in zukünftigen Versionen von OS X, Dings, ja, 10 halt, die einzige Möglichkeit, Applikationen zu installieren, der App Store sein können wird. Es gibt immer so Gerüchte, Andeutungen. Habt jetzt ihr da handfestere Hinweise oder handfestere technische Ausführungen dazu? Darf mich tierisch interessieren. Dankeschön, pfiat euch. Ja, mehr Mundart bei Fanboys wird ja auch häufig gewünscht. Insofern liefern wir jetzt per Kommentar quasi. Nein, haben wir nicht. Es gibt schon die Entwicklung hin, dass irgendwie Apple versucht, einerseits den Code, den man auf der Plattform laufen lässt, mehr zu managen. Also Sandboxing. Sandboxing zu machen und auch verpflichtend zu machen, zumindest für die Dinge, die im App Store kommen. Oder halt auch eben den Code signieren lassen, damit irgendwie so eine interne Integrität zumindest sichergestellt ist. Aber irgendwie konkrete Hinweise, die jetzt wirklich darauf deuten, dass man jenseits des App Stores keine Programme mehr installieren werden können wird, halte ich momentan nicht für sichtbar. Ich denke, da muss man in langfristigen Entwicklungen denken. Und es wird auf jeden Fall weiter in die Richtung gehen. Ob das die anderen Möglichkeiten komplett wegfallen, ob vielleicht irgendwann ein Hybridgerät kommt, was nicht mehr ganz macOS 10 und nicht mehr ganz iPhone ist. Ja. Das ist alles Spekulation. Man sollte sich jedenfalls darauf gefasst machen, dass die Entwicklungsrichtung da liegt. Aber konkret deutet noch nichts drauf hin. Nee, und momentan tut die Marktlage ihr Übriges, dass man das gar nicht groß enforcen muss, dass irgendwie alles nur noch in den App Store kommt, weil sowieso der App Store sich zu einem Hauptdistributionskanal entwickelt. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Hallo liebe Fanboys, ich habe eine Frage. Ich habe mir vor kurzem einen Drobo gekauft, den nur mit Firewire und USB, weil ich habe eine AirPod Extreme. Ich habe mir gedacht, das extra Geld für den LAN-Anschluss spare ich mir. Ist ja hier eigentlich vorhanden mit über den USB-Anschluss der AirPod Extreme. Funktioniert alles ganz gut. Jetzt habe ich aber die Frage, ob ihr wisst, wann und wie sich so ein Drobo oder generell so eine externe Festplatte, wenn sie über USB dranhängt, schlafen legt. Ob das mit der AirPod Extreme zusammenhängt, ob das der Drobo irgendwie entscheiden muss. Mit der Erfahrung, habt ihr Erfahrung mit Drobo an der AirPod Extreme? Das wäre interessant, wenn ihr dort Hintergrund habt, die mal erläutern könnt. Vielen Dank, schönen Gruß aus Berlin, schöner Podcast, danke, tschüss. Ja, an sich kann eine Platte schon auch entscheiden, wann sie sich schlafen legt, glaube ich. Im Regelfall macht das allerdings das Betriebssystem des USB-Hosts. Sprich, du kannst ja in macOS 10 zum Beispiel auch einstellen, wann sich deine Platten schlafen legen sollen und ob sie sich schlafen legen sollen. Und dementsprechend wird das auch die AirPod Extreme managen. Aber konkrete Erfahrungen, gerade mit dem Drobo an der AirPod Extreme, habe ich jetzt nicht. Ich habe da schon mal meine Western Digital Whatever externen Festplatten angeschlossen. Das funktioniert soweit, keine Ahnung, wie sehr die geschlafen haben oder nicht. Ist mir auf jeden Fall nichts aufgefallen dahingehend. Ja, ich bin ja direkt vertimekapsuliert. Da ist ja alles all in one und der schläft viel. Glaube ich. Der schläft viel. Dauert jedenfalls immer recht lang, bis die Verbindung dann da ist. Ja, ob das jetzt an der Platte liegt oder. Das kann an vielem liegen. Ja. Hallo, liebe Fanboys, hier ist Marcel aus Stuttgart mit einer Frage, die nichts mit dem Mac zu tun hat. Ein paar Kollegen und ich machen seit zwei Folgen einen Podcast, den Retina-Cast über Serien. Und mich stört es ziemlich, dass der Upload so lange dauert mit dem normalen DSL, weshalb ich mir jetzt VDSL bestellt habe. Allerdings bin ich ziemlich davon genervt, dass mir die Telekom immer diese Speedports andrehen möchte, die ich nicht haben will, weil da das Modem und der Router alles ineinander gebaut sind und die Geräte sowieso aus der Hölle kommen. Und ich wollte euch fragen, ob ihr wisst, ob es auch benutzbare Standalone VDSL-Modems gibt, hinter die man dann eine AirPod Express hängen kann, um sich ein bisschen ein angenehmeres Netzwerk zusammenzubauen. Das war's auch schon. Vielen Dank und noch etwas Schleichwerbung. Retinacast.de. Okay, das hat sich jetzt etwas seltsam angehört. Vielen Dank, ihr macht einen super Podcast und tschüss. Ja, das ist auch die Schleichwerbung, die man sympathisch findet und gerne hört. An sich, es gibt diese Standalone VDSL-Modem schon. Sie haben allerdings jetzt ein wesentliches Problem. Und zwar steht da auch Speedport drauf. Also ich zu Hause habe, ich glaube, es ist ein 201. Wenn ich versuche gerade das nebenbei hier zu googeln, damit ich keinen Unsinn erzähle. Nee, es ist kein 201. Was ist es denn dann? Ja, da gibt es ja so viele. 221? Wahrscheinlich sind es 221. Ja, also ich habe zu Hause das 221 und das ist in der Tat nur ein VDSL-Modem und dahinter hängt mein AirPod Extreme und das tut alles, was es soll. Das Modem macht das, was ein Modem tut und den Rest macht die AirPod. Kann ich empfehlen. Ja. Also wenn man irgendwie noch was anderes sucht, kann ich nicht weiterhelfen an der Stelle. Also es gibt halt die All-in-One-Lösungen noch von Fritz auch zum Beispiel, die halt dann auch VDSL wählen können. Aber das, wenn man das will, dann kann man das kaufen. Aber es klang jetzt mehr so, als wollte man das nicht. Aber so an Standalone VDSL-Modems, wo jetzt nicht Speedport draufsteht, weiß ich nicht. Nun ja. Einen haben wir noch und dann... Und das ist auch gar keine Frage, sondern ein Hinweis und eine Empfehlung. Oh. Die habe ich besonders gerne. Servus Fanboys, hier spricht der Mario vom Arcade Museum Retro Games e.V. aus Karlsruhe. Ich habe natürlich einen Retro-Tipp für euch. Und zwar lege ich euch einen Vortrag von der aktuellen Game Developer Konferenz oder von der diesjährigen Game Developer Konferenz ans Herz. Und zwar ist es ein Vortrag von David Crane. Er war mal ehemaliger Mitarbeiter bei Atari und hat dann später für Activision Spiele entwickelt. Und eines seiner entwickelten Spiele für die Atari 2600er Konsole ist wohl auch eines der bekanntesten Spiele dafür, und zwar Pitfall. Und er beschreibt in seinem Vortrag, wie er dieses Spiel entwickelt hat. Das ist ganz spannend. Das ist ein schöner Einblick in die Spieleentwicklung der 80er Jahre. Wo man sieht, unter welcher unglaublicher Limitierung man damals entwickeln musste und wie hardwareabhängig man zum Teil auch denken musste. Ich finde es nicht nur ein Tipp für Retro-Begeistertes, sondern auch ein schöner Flashback für alle aktuellen Spieleentwickler. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht zwei, drei Worte dazu auch in eurer Sendung verlieren könntet. Danke, ciao! Ja, kann man an der Stelle nur so weiterempfehlen. Gerade die GDC fällt ja auch dadurch auf, dass zumindest die alten Vorträge auch alle online guckbar sind, soweit ich weiß. Die haben ja diese GDC Vault-Geschichte, wo du halt den ganzen alten Kram gucken kannst, was momentan auch von wie heißt der, Jason Scott, irgendwie digitalisiert wird teilweise noch. Kann man empfehlen und wenn der Vortrag taugt, definitiv auch weiterreichen, gerade unter dem Gesichtspunkt so, wie sehr man damals auf Ressourcen geachtet hat und achten musste und wie sehr man das vielleicht heute nicht mehr tut. Mhm. Er hat gesagt, er ist vom Arcade-Museum Karlsruhe. Mhm. Warst du da schon mal? Nee, wir sind eingeladen, aber ich war immer noch nicht da. Naja, weil ich wollte, glaube ich, demnächst mal nach Karlsruhe fahren, ins ZKM. Mhm. Und dann bietet sich das ja an, da auch nochmal vorbeizuschauen. Ich glaube, wenn du dich jetzt hiermit so quasi einlädst, dann kommt da auch gleich die Einladung dann zurück. Ja. Ja. Gut, aber damit haben wir dann auch soweit den Pflichtteil hinter uns für diese Woche. Und für die Kür ist dann auch gar keine Zeit mehr. Ja, wunderbar. Retina-Podcast. Jetzt hören. Genau, nein. Nächste Woche dann wieder in gewohnter Besetzung, denke ich. Also ja, das hoffe ich auch. Mit Dominik dann wieder, der dann hoffentlich zurück aus Cupertino und mit neuen, tollen Informationen hier Rede und Antwort stehen kann. Aber bis dahin müssen wir uns verabschieden und sagen auf Wiedersehen. Ponies,